jeder ist willkommen, denn so leben wir. Immer da füreinander, gern geben wir. Wir teilen, um zu sein, in Harmonie vereint. Verstehst du? Zusammen das Leben spüren, zusammen kann nichts passieren. Familie ist unser Leben, uns wird's immer geben, für immer und immer. Zusammen das Leben zusammen spüren, das Leben zusammen spüren, gibt's nichts zu verlieren. Voller Freude, in Freude leben wir, und was wir finden hier, wir finden hier ist für uns alle da. Wir sind unzertrennlich, man muss es nicht erklären. Unser Leben gleicht einem Fest, und Freunde sind nie fern. Allen ist hier klar, einer ist für den anderen da. Verstehst du? Zusammen das Leben zusammen spüren, das Leben zusammen spüren. Kann nichts passieren. Gemeinsam so viel, Augenblicke so wertvoll und schön. Ich fühle mich hier an diesem Ort so erfüllt von Glück und einem Frieden, so tief berührt von all der Schönheit hier. Weit gekommen, weiter als jemals zuvor, doch, oh, es ist wahr. Ich fühle die Geborgenheit, vertraute Liebe weit und breit. Verstehst du zusammen?